Der diskrete Charme der Blockade. Unsere Kritik richtet sich ausdrücklich nicht gegen eine bestimmte Partei. Das Problem ist vielmehr, dass die Opposition im Bund überhaupt über Bande, nämlich über den Bundesrat, eine solche Blockademacht ausspielen kann. Die Farbe der Blockierenden tut bei diesem Phänomen nichts zur Sache, denn alle Parteien, die dazu Gelegenheit bekommen, missbrauchen den Einfluss der Länder im Bund von Zeit zu Zeit, von den Unionsparteien bis zu den Grünen. Als die regierende Koalition aus Union und SPD im Juni 2021 ihren Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung der Rechtsgrundlagen der Bundespolizei durch den Bundestag bekam, kippten ihn die Grünen zwei Wochen später im Bundesrat. Der Konflikt drehte sich um erweiterte Befugnisse für Abschiebungen, die die Bundespolizei darin bekommen hätte. Mit Interessen der Länder hatte das nichts zu tun, umso mehr dafür mit migrationspolitischen Vorstellungen der Grünen. Es geht an dieser Stelle nicht darum, ob die Grünen oder die Große Koalition inhaltlich die besseren Argumente hatten. Es geht darum, dass nur die damalige GroKo über ihre Mehrheit im Bundestag demokratisch legitimiert war, die Spielregeln für die Bundespolizei im Kontext von Abschiebungen festzulegen. Der Bundesrat hätte lediglich zum Schutz der Interessen der Länder seine Zustimmung verweigern dürfen, nicht aber, weil das Gesetz den politischen Vorstellungen einer an Landesregierungen beteiligten Partei widerspricht. So jedenfalls die Konzeption unseres Grundgesetzes. Nur steht das nicht so ausdrücklich im Text der Verfassung. Und so konnten die Grünen ihre Vorstellungen zum Thema Migration durchboxen, obwohl sie die für diese Frage maßgebliche Wahl, nämlich die Bundestagswahl 2017, verloren hatten. Diese unselige Tradition reicht lange zurück. Die Union verschärfte etwa schon vor rund 20 Jahren die ursprüngliche Agenda 2010 der damaligen rot-grünen Koalition mittels ihrer Veto-Position im Bundesrat. Etwa bei der Frage, ob für Menschen, die Hartz IV beziehen, künftig jede Arbeit als zumutbar gelten solle. Auf Druck einiger Abgeordneter von SPD und Grünen war das Gesetz zwar zunächst dahingehend geändert worden, dass diese Verschärfung nur in Verbindung mit einem ortsüblichen Mindestlohn eingeführt werden dürfe. Doch diese frisch errungenen Verbesserungen flogen, wie zuvor von der CDU angekündigt, wieder aus dem Gesetz. Wie der Föderalismus ins Grundgesetz kam. Die Wurzeln des bundesdeutschen Föderalismus reichen historisch noch weiter zurück als das Grundgesetz. Nach dem Zweiten Weltkrieg war eine Aufteilung von Macht- und Hoheitsrechten zwischen Bund und Ländern von den Alliierten politisch gewollt. 1948 erhielten die Ministerpräsidenten der Länder in den westlichen Zonen einen Auftrag der westlichen Siegermächte. Sie sollten eine verfassungsgebende Versammlung einberufen, die eine Regierungsform des föderalistischen Typs schafft, die Rechte der beteiligten Länder schützt, eine angemessene Zentralinstanz schafft und die Garantien der individuellen Rechte und Freiheiten enthält. Die Ministerpräsidenten fürchteten allerdings, dass die Gründung eines westdeutschen Teilstaats zur Zweiteilung Deutschlands führen könnte. Darum entschieden sie, dass der neue Staat nur ein Provisorium sein solle. Statt einer verfassungsgebenden Nationalversammlung beriefen sie einen sogenannten Parlamentarischen Rat aus 65 stimmberechtigten Mitgliedern ein, 61 Männer und 4 Frauen. Auftrag des Rats war, für den neuen provisorischen Staat auf dem Gebiet der drei westlichen Besatzungszonen ein Grundgesetz zu entwickeln und ganz bewusst keine Verfassung. Einer der zentralen Streitpunkte der Verhandlungen war schon damals die Machtverteilung zwischen Bund und Ländern.